Meinten Sie Silvia? Nee, meinte ich nicht. Wer ist Silvia? Podcast. Nochmal. Oder bin ich gar nicht mehr bei iTunes? Irgendwas ist doch immer. Irgendwas ist doch immer. Da ist er doch. Und dann hören wir nochmal rein. Ins Intro. Den muss ich doch nicht wirklich runterladen, oder? Nö. Hallo und herzlich willkommen zur 30. Ausgabe vom sylphmedia.de Podcast. Herzlich willkommen. Ja. Hi Holger. Ja. Wie lange ist es schon her? Ich weiß nicht, wir hätten jetzt einfach den anderen Podcast weiterhören können, der gerade im Hintergrund uns das Intro geliefert hat. Jetzt keine Ahnung, wie lange ist denn her? Ich weiß es nicht. Sehr lange, der letzte kann es aber nicht sein, weil du hast ja auch welche schon alleine gemacht. Nee, aber die 29. Folge haben wir zusammen gemacht. Ich habe den 28., den 27., den 26., den 25. und so weiter alleine gemacht. Dann hast du, Aber den haben wir, komm, wir können noch kurz reinhören, den letzten. Hören wir rein. Also, bin nochmal mit Intro. Falls ihr sich nicht mehr erinnern könnt. Ja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen zum Sylphmedia Podcast. Holger, der wievielte? Das wollte ich gerade nachgucken. Ja, dann guck schnell noch nach. Aber warum? Guck nach. Bist du so unvorbereitet? Weil du so spontan heute erschienen bist. Spontan vor allem. Ich glaube, wir werden in dem anderen Podcast nicht erfahren, wo man der ist, aber wir können ja einfach mal auf unsere Webseite gehen. Da steht ja nicht, wann der hochgeladen ist. Keine Ahnung. www.sylphmedia.de/blog. Ach, hast du auch Chrome? Ja. Finde ich super. Und irgendwann kriegen wir das mit dem Intro mal sauber hin. Ich verstehe gar nicht, wo wir das letzte Mal hergenommen haben. Ich weiß, das ist eins meiner eingespielten Musikversuche, die ich ganz spontan auf... Vielleicht hatte ich irgendein Gerät, wo die drauf waren. Ich weiß es nicht. Nee, das war immer nicht aus der Liste. Da geht's schon los. Ja. Was wollte ich denn jetzt sagen? Du wolltest sagen, du hast den Chrome drauf, das finde ich aber toll. Genau, habe ich gesagt. Ja, Google Chrome. Warum bist du so unvorbereitet? Einer der vielen Webbrowser, die da draußen rumschwirren. Ja. Ja, also der Podcast musste ja schon... Der Podcast! Der Podcast! Potzblitz! Der letzte Podcast. Hast du auch Mariens Geburtstagsparty auch erzählt? Podcast. Podcast? Hm? Echt, habe ich da. Der muss schon ewig her sein. Habe ich da Werbung gemacht? Ja, das kann sein, dass der. Der ist er doch. Der Ziegenkrieg ist vorbei. Das war, glaube ich, das Comeback vom Comeback. Ich kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Das war der 22. Juli. Hm? Du hast dir einen schön schleifen lassen. Nee, ich habe ja. Ich wollte zwischendurch einen machen. Ja. Ich habe ja Material da. Ja. Aber warum lädst du dir keine Gäste ein, wie Marin? Mit Paul. Ja, das ist ja auch mal eine Zeitgeschichte. Okay. Ich weiß, du würdest gern. Ich lasse noch das Foto. Das ist sogar ein Foto von uns im letzten 29. Mit deinem Gimmick. Mit welchen? Ach so, ja, mit diesem. Mit deiner Verlängerung. Mit dem Handy-Verlängerungsstab. Hm? Und dem Objektiv. Richtig, was ich ja nicht mehr habe. Warum? Verloren. Da haben wir seitdem gar nicht mehr gesprochen. Oh, da haben wir ja sehr viel aufzubereiten. warte mal, jetzt würde ich mal... Das ist der Punkt, an dem ich eigentlich Stift und Zettel sehr gut gebrauchen könnte und meinen Kaffee. Wo ist denn der? Siehst du den irgendwo hier? Was sagt... Der kommt. Der kommt. Der kommt von alleine. Kommt denn vielleicht zufällig auch ein Stift und Zettel von alleine? Ja. Ja, kommt auch, okay. Geflogen. Zucker ist schon drin. Da ist sogar schon Kaffee drin und Milch. Oh, ach so? Gepusht. Nee, dann ist auch noch kein Zucker drin. Du hast doch deine App zum Mitschreiben. Notizen machen. Ja, aber ich finde Papier und Zettel finde ich irgendwie total cool. Okay. Genau. Wir haben lange keinen Podcast gemacht. Hm. Warum? Wir haben ja davor auch schon eine Weile keinen gemacht. Achso, ich wollte sagen, ja natürlich, du strebst immer danach, dass ich mit Gästen was mache. Ich glaube, du willst einfach nur dich zurücklehnen und mal einen Podcast anhören. Hör dir die an, die ich alleine gemacht habe. So, danke für den Stift, danke für den Zettel. Nee, danke. Neues Auto. Bitte nicht so stampfend entfernen, danke. Ja, Trittschalldämmung ist das nächste, was hier. Oder so eine Plüschenhausschuhe, so eine Wattesohle. Ja, so ein Dino-Kran. Genau. Also, ja. Wie gesagt, du kannst dir die alten anhören. Und ich wollte einen zwischendurch machen, und zwar habe ich ich habe alles schon fertig geschnitten, es fehlen nur die Anmoderation quasi. Ich hatte ja schon seit 2006 irgendwann mal gepodcastet, und jetzt habe ich aufgrund der unglücklichen Situation, dass das Internet gelöscht wurde an der Stelle, wo der Podcast war, auch unser, habe ich natürlich schnell noch alles zusammengesucht, was ich so finde, und habe das an einen sicheren Ort gebracht im Internet. Und da lagert jetzt auch unser Podcast. An den Leuten, die das Internet speichern. An den Leuten, die das Internet speichern, genau. Jetzt weg von den Leuten, die das Internet löschen, zu den Leuten, die das Internet speichern. Und habe mir die alten Podcasts halt mal durchgeguckt, oder durchgehorcht vielmehr. Hm. Ich hatte ja damals Telefonstreiche gemacht. Also die Podcasts haben angefangen mit Telefonstreichen. Weißt du was? Also zum Anteasern, denke ich, können wir sogar einfach mal reinhören. Ich gehe mal hin ins Internet und suche das mal gerade raus. Auf jeden Fall habe ich das aneinander geschnitten, diese Telefonstreiche und von Leo auch mit 2006, wie alt waren da? 3 Jahre. Der hat mit 3 Jahren schon seinen Podcast-Beitrag geleistet, hat Dinge erklärt. Und diese Sachen habe ich aneinander geschnitten. Das sind so ungefähr 7 Minuten, und die wollte ich zwischendrin ja schon mal als Podcast ablassen. Aber genauso wie die Black Stories. Ja, ich weiß es ja auch noch. Aber da muss ich sagen, da habe ich jetzt im Moment das Material, weiß ich nicht ganz genau, wo es ist, das muss ich nochmal suchen. Also das Material ist gerade nicht in meinen Fingern. Ist so kein Bunker. So, und jetzt werden wir mal reinhören. Hast du dir kein Webspace bei, wie ist denn das, Dropbox gekauft? Nicht gekauft, bei Dropbox habe ich so viel Webspace, dass ich mich gar nicht davor retten kann. Und bei Webspace lagere ich ja die Videogeschichten. Den Vlog quasi, der nicht für jeden verfügbar ist, ja. Ja, nur die Premium-Mitgliedschaft gibt's auf der Internetseite. Du verkaufst die. Ich überlege gerade, warum, warte mal. Warum habe ich okay, warte mal. Jo. Ja, hallo, grüß dich. Sind deine Eltern da? Wer ist denn da? Ich wollte mal wissen, wie spät es ist. Ich hab nämlich keine Uhr bei. 9. 9. Ja. Gut, danke dir. Schönen Gruß an deine Eltern, ne? Ja. Tschüss. Ja, das war einer der Telefonstreiche. Oh, also, der Podcast ist von, hier steht's, vom 1. August 2006. Ja, und da gibt's noch einige. Jetzt wird sich jemand zurückerinnern. Ja, und die habe ich halt mal zusammengeschnitten, und das wird's irgendwann die Tage mal geben. Also einfach mal bei civmedia.de/blog schauen. Da wird man dann zum gegebenen Zeitpunkt einen Podcast finden, wo die Dinge aneinander geschnitten sind. Und ich weiß leider nicht, ich würde jetzt Leo auch gerne mal anteasen, aber da müsste ich erst, dass das irgendwo in diesem Podcast, die zwischen 18 Minuten, eine halbe Stunde sind irgendwo mittendrin, also das finde ich jetzt wirklich schnell nicht raus. Ja, habe ich das Internet gerettet, gesichert, hier. Noch nicht ganz vollständig, ich arbeite noch dran, von diesem Podcast, der über 100 Ausgaben, ich weiß gar nicht, fast 150 Ausgaben, konnte ich erstmal den Großteil retten. Ich habe ja noch einen Football-Podcast gehabt. Ist das der, ja, das ist denke? Der, das ist der, genau. Ja, einen Football-Podcast hatte ich auch noch. Da ist wahrscheinlich nichts mehr von da. Das merkt ihr mal. Da frage ich nachher nochmal zu dem alten Podcast. Ja, okay, schreibe ich mir mal auf. Holger, Frage, alter Podcast. Ach so, wenn ihr Fragen habt, haben wir eine E-Mail-Adresse, an die man sich wenden kann? Die hättest du, glaube ich, auf der Seite nochmal im Impressum gegeben. Ich glaube, man kann sogar podcast@silfmedia.de anschreiben. Ich werde das einfach mal versuchen jetzt. Ich schreibe genau. Oder? Ich schreibe mir einfach mal. Oder Twitter. Man kann mich auch per Twitter mal anschreiben oder per Facebook, dich ja auch. Na, Facebook bin ich nicht so. Aber ich. Bei Facebook lehne ich alle Leute ab, die ich nicht kenne. Die kann man ablehnen? Ja, wenn da Freundschaftsanfragen kommen, da sage ich nö. Bei Twitter? Achso, bei Facebook. Achso, bei Twitter. Ja, Facebook mache ich genauso. So, also wir schicken jetzt einfach mal eine Mail an. Hatte die jetzt? Ich hatte vorhin versucht, Julia eine Mail zu schicken von unserem Auto. Kennt sie das nicht? Nee, sie hatte mir die Bilder geschickt gehabt und zwar, sie hat dir die Bilder geschickt, damit du sie ihr zurückschickst. Nee, sie hatte die Bilder von einem anderen Account geschickt an mich, von unserem neuen Auto. Was jetzt so komplett die Stoßstange. Nee, das ist ach so, das ist schon, man sieht hier schönes rotes Muster, genau. Unser Neuwagen ist jetzt kein Neuwagen mehr. Ja. Wenn du in 5 Jahren unser Auto kaufst und wir haben dir nicht gesagt, dass es ein Unfallwagen ist, dann sorry dafür. Würde ich nicht kaufen. So, Entwurf löschen. Also, Auto. Ja, mit Autos haben wir's. Auto gibt's gleich jetzt. Ich habe auch ein neues Auto. Ich weiß. Ich habe gesehen, weißt. Holger hat ein... Auch Unfallschaden. Hör auf. Holger hat ein neues Auto. Was hast du denn für ein Auto? Altes, ja. Ein BMW. Was für ein BMW? Ein E36. Was lasst denn da so? Mit der kleinsten Maschine irgendwie. Altes Auto. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen... Sieht ein bisschen aus wie ein Erwachsenenauto. Kommst du denn auf ein Erwachsenenauto? Ja, sieht so aus wie für Erwachsene. Aber cool. Also was macht denn ein Erwachsenenauto aus? Dass das aussieht wie ein Auto für Erwachsene. So, das sieht so... Ja. Erwachsen. Erwachsen aus. Wie ein BMW für Erwachsene. Ja, mir ist nämlich auch einer reingefahren. Wann denn? Nicht nur euch. Am 16., glaube ich, war das. 16. Oktober? Nee. Ist ja wurscht, ist ja auch egal. Dir ist einer reingefahren, wie ist das passiert? Ach, das waren wohl die Bilder. Ich war noch nicht mal da. Du warst nicht mal bei deinem Auto. Genau. Das heißt, die Anzeige. Ich war noch nicht mal in der Stadt. Die Anzeige hat dann die Polizei selber gemacht? Das heißt, der hat sich dann den nächsten Tag gemeldet. Ach, der hat sich selber gemeldet. Ja. Ah. Weil eben wahrscheinlich auch ganz schön viel kaputt war. Naja, gut, oder die Gefahr. Damit er das nicht so privat zahlen muss, denke ich mal, sondern über die Versicherung, oder dann halt die Polizei gerufen haben. Ja, oder Angst vor Fahrerflucht, was ja richtig böse wird, ne? Oder so, ja. Ist mir egal, ich bin froh, dass er sich gemeldet hat, jetzt ist alles geklärt. Ja. Ja, und war dein Schaden groß? Totalschaden, also wirtschaftlich. Beim alten Auto geht es ja ganz schnell. Okay. Weil Lackieren und so ist ja schon teuer und alles. Ja, das ist ja blöd. Also der war ja eigentlich auch relativ neu, für dich zumindest, ne? Na, 3 Jahre bin ich den gefahren. Ziemlich genau. Du hast den 3 Jahre, den BMW? Ja, nee, den Golf. Ach, den Golf. Yeah. Okay, na, das hat jetzt gar keiner mitbekommen. Wir haben von deinem neuen Auto gesprochen und du sagst, du hast einen Unfall gehabt. Das andere ist kaputt, ja. Also für die Zuhörer, die ein bisschen langsamer sind, so wie ich, der Holger hatte offensichtlich vor dem BMW noch ein anderes Auto, und zwar einen roten Golf. Das hätte man wohl sagen sollen, ja. Und der hat einen Totalschaden. Klar, den hast du jetzt auch nicht mehr. Was hast du damit gemacht? Richtig, den verkaufe ich jetzt. Dienstag wird er abgemeldet und dann... Wird er verkauft. Hm? Ist es nicht eher so, dass man den irgendwo einfach in die Straße stellen und guckt, dass das er ihn mal klaut? Das mache ich ja, aber das klaut keiner. Ich habe bloß immer ständig diese Zettel dran. Volle Auto verkauft. Naja gut, die hat ja jeder dran. Ja. Okay, also... Ja, na gut, wir werden jetzt hier keine, nicht versuchen, dein Auto um an Mann zu bringen, weil ich habe das bei einer Küche nämlich erlebt, die ich mal ins Internet gestellt habe, so beitragstechnisch. Ja. Und wenn Leute jetzt noch nach Küchen in Berlin suchen, landen sie auf diesem Beitrag. Die Küche gibt es natürlich nicht mehr, die ist, auf unter einer anderen Adresse. Okay. Die Küche ist natürlich schon 100 Jahre weg. Ja, okay. Also. Das bringt jetzt nichts, wenn wir hier sagen, wenn ihr einen roten Golf wollt mit einem wirtschaftlichen Totalschaden, dann könntet ihr beim Holger jetzt zuschlagen. Verwertung. Ja, da verkauft auch bei eBay als Bastlerstück. Aber eBay nicht. Wie viel willst du haben? Wie viel willst du haben? Nicht viel, 200 Euro. Oder 200 Euro. Mittelschalldämpfer, Endschalldämpfer, neue Bremsen, neu, fast neu. Naja, nicht mehr. Anderthalb Jahre. Bei den Details wirst du leise. Ja. Ja, 200 Euro. Ja. Nee, tut mir leid. Nee. Wir haben auch ja keinen Platz hier. Er ist fahrbereit, aber nicht verkehrssicher. Okay. Das heißt, ist er was für einen Garten? Zum Beispiel. Für einen Campingplatz oder so. Zu zurücklehnen. Gut. Und deswegen hast du dir ein neues gekauft? Mhm. Und zwar einen grünen BMW. Richtig. Ja. Den ich ja auf meiner tollen Geburtstagskarte hatte. Ja. Stimmt. Vielen Dank nochmal. Ich habe ja keine Ursache gern gecheckt. Übrigens, ich habe die Mail bekommen, also ihr könnt an podcast@silfmedia.de eine Mail schicken und die landet dann direkt in einem meiner Postfächer. Ich weiß gar nicht, in welchem. Ihr könnt sie auch live schicken. Ihr könnt auch jetzt schicken. Ich gucke. Ich gucke immer noch. Ja, funktioniert hervorragend. Die landet sogar im richtigen Postfach. Alles klar. Also. Können wir jetzt das Internet löschen? Wir können jetzt das Internet löschen. Warum? Weil Nein. du die Mail gekriegt hast. Nee. Okay. Okay, also, genau, Autos war nicht so die Woche für Autos. Bei dir ist es ja schon ein bisschen her. Ja. Nicht so der Monat für Autos. Ja, also bei uns war es so gewesen, dass Julia beim Überqueren der Straße mit dem Auto hängen geblieben ist. Von links haben der Blitz. Ja, und ja. Wirtschaftlicher Totalschaden. Keine Ahnung. Das Auto ist jetzt. Das Auto ist in der Reparatur. Das andere Auto hat wahrscheinlich einen schönen schwarzen Streifen auf der Fahrerseite. Das wird teuer. Auf der Beifahrerseite, ja. Und es ist jetzt auch halbmondförmig, das Auto. Ja. Also, ja. Wenn euch demnächst bei eBay ein halbmondförmiges Auto mit schwarzem Streifen angeboten wird, das ist Fluchtfahrzeug. Wir haben noch ein bisschen Lack an der Stoßstange, also man könnte da noch was abkratzen und wieder ins Auto auftragen. Ja. Ja. Gut, also Auto war nicht so. Haben wir Auto erledigt? Auto ist erledigt. wir haben bei uns, wir hätten noch einen anderen technischen Schaden, die Kaffeemaschine. Nein. Die frisch angelegte Kaffeemaschine hat gestreikt. Den muss ich irgendwann nochmal kräftig auf den Hinterkopf hauen. Schon wieder kaputt? Der Staubsauger, ja. Woran liegt's denn? Ist das zu schmutzig bei euch eigentlich? Nee, der Staubsauger, das liegt einfach daran, dass das Ding Schrott ist. Und so. Aber du hast den damals gut bewertet, ne? Ich hatte den mal, genau, also es geht um den Saugroboter, den wir haben. Das ist so ein, sieht aus wie ein UFO. Ja. Und der fährt selbstständig durchs Wohnzimmer. Das ist alles super. Also ich hatte den mal hier für 2 Wochen oder 3 Wochen zum Test. Hatten die mir den mal geschickt und den fanden wir ganz cool, weil dann haben wir mal den Sauger fahren lassen, wenn wir unterwegs waren, was häufiger vorkommt. Und dann hatte ich den halt wieder abgegeben. Ja. Und dann haben wir irgendwann gedacht, oh, das war schon toll gewesen mit dem Teil. Und haben uns den halt geholt. Und irgendwie fing der dann an, sich wie eine Häckselmaschine anzuhören zwischenzeitlich. Dann haben wir den da hingeschickt. Dann kam er wieder, hat er gehinkt. Da ist er mal nur auf einem Rad gefahren. Haben ihn wieder hingebracht. Dann kam er wieder, hat er funktioniert. Nach 2 Wochen war er wieder. Und so ist er ständig hin und her zwischen, ich weiß gar nicht, das war irgendwo Leipzig, Dresden oder so, wo der immer hingegangen ist. Mhm. Ich habe manchmal schon gedacht, der fährt selbstständig auf der Autobahn zu uns. Weil es war schon komisch, dass der dann immer wieder hinüber war. Und irgendwann, nachdem ich dann auch, das ging über 2 Jahre, nachdem ich dann die Nase voll hatte, haben die dann gesagt, okay, ich wollte das Ding einfach wandeln, weil das hatte, seit wir es hatten irgendwie, hat das ein halbes Jahr funktioniert und dann nicht mehr. Da kann man die nicht nach dem dritten mal einschicken oder richtig, so? Richtig, genau. Darauf wollte ich auch eigentlich hinaus und da hat der Verkäufer gesagt, den haben wir gar nicht mehr. Nee, der hat gesagt, nö, ist nicht und die nächsten Reparaturen, die ich machen lasse, sind kostenpflichtig. Hm. Und dann wollte der irgendeine Rechnung bezahlt haben von mir, wo ich sage, das habe ich nie bei ihm gekauft. Also irgendwas zu dem Staubsauger dazu, was er aber als Kulanz mit reingetan hat, in irgendeine Bürste oder so. Ja. Und dann hat er gesagt, alles klar, ich sehe von der Rechnung ab, aber bring mir den Staubsauger hier nie wieder an. Und dann haben wir gesagt, ey, das Ding hat uns so genervt und das hätten wir noch 10 Mal hinschicken können, das wäre kaputt wiedergekommen. Und da habe ich mich hier hingesetzt, wollte ihn eigentlich zerschrotten und habe ihn komplett auseinandergeschraubt und habe mir die Innenteile angeguckt, habe ich einen Beitrag zugemacht. Ne? Ja. Also denn ich werde den auch verlinken, da könnt ihr euch den mal angucken, den Staubsauger. Und habe den wieder zusammengeschraubt und habe auf den Einschalter gedrückt. Und dann fuhr der. Dann fuhr der auf einmal wieder vorwärts. Ah ja, der fuhr nämlich, das Problem war, der fuhr auf einmal rückwärts. Das hat er noch nie gehabt, dass er rückwärts gefahren ist. Der hatte vorher gar keinen Rückwärtsgang. Na, der hat nur einen kurzen Rückwärtsgang, um, wenn der irgendwo gegenstößt, wieder einen kleinen Schritt rückwärts zu machen und dann sich zu drehen und wieder vorwärts. Ja. Und auf einmal fuhr der halt nur noch rückwärts, wo ich dann gesagt habe, okay, der Verkäufer will ihn nicht mehr zurücknehmen. Und wir haben gesagt, na dann holen wir uns lieber einen neuen. Oder? Ja, nach 2 Jahren hat er natürlich auch gesagt, jetzt ist ja Garantie und so vorbei. Ach, keine Ahnung. Ach, egal. Und auf jeden Fall hatte der dann auf einmal wieder funktioniert. Und dann haben wir den eine ganze Weile wieder im Einsatz gehabt. Hm. Und neulich habe ich, also ist auch schon ein bisschen länger her. Wer weiß, was der hier treibt, wenn ich nicht da bin. Dann habe ich ihn angemacht, dann fuhr der wieder rückwärts. Und dann habe ich gedacht, okay, den nimmst du nochmal komplett auseinander. Und dann schaust du mal, vielleicht funktioniert er dann plötzlich wieder. Ja. Ja, weil was ich gesehen habe, ist, da sammelt sich halt auch Staub an und der ist, weil der so fein ist und so komprimiert dann nachher, dass er richtig hart ist. Und wenn du diese Staubbrocken antippst, dann fallen die so auseinander, im ganz feinen Staub. Und das scheint irgendwie da auch ein bisschen zu verkanten in dem Teil, dann sind da Plastikzahnräder drin, was natürlich auch Mist ist, weil die reiben sich auch ab, du hast dann so Plastikkrümel, auch ganz feine und naja. Genau, und deswegen steht er jetzt erstmal hier und fährt nicht. Wie kamen wir auf den Staubsauger? Ich weiß gar nicht mehr. Hast du das nicht aufgeschrieben? Nee, wir können ja nochmal kurz zurückspulen und nochmal anhören, vielleicht finden wir es raus. Ich wette, der Hörer weiß es noch. Ist jetzt wirklich zurückspulen? Nee, ich wollte eigentlich eher hier ein bisschen für... Der Mikro schwächelt, also meins. Der kriegt den einen schönen Hänger. Der Ständer, ja. Ja. Ich weiß nicht, wie kamen wir auf den Staubsauger? Wieso? Eigentlich sollte man jemanden hinsetzen, der mal mithört und dann sagt... Ach so, eure Kaffeemaschine. Ach ja, genau. Und die Kaffeemaschine, die die ist so Vollautomat, ne? Hat jetzt irgendwie den Geist aufgegeben gehabt und irgendwas haben wir nicht mehr reingekriegt. Wir konnten das Mahlwerk oder was auch immer das ist, was man da rausnimmt, oder den Filter oder keine Ahnung, das haben wir nicht mehr reingekriegt. Und Der Hersteller sagt nach 2 Jahren, nicht. Nein, der Hersteller, wir haben den Verkäufer hergeholt, was Julias Ach, der Vater kommt ist. Her, ja. Wir haben das quasi aus der Auflösemasse einer Bäckerei abgekauft. Mhm. Okay. Ja, und jetzt war der Julius Vater heute hier, der uns das verkauft hat. Man hat es nicht gehört. Doch, ich habe es gehört. Ja, aber ich habe drüber gesprochen. Okay. Und jetzt saß mal hier mit der großen Taschenlampe, das Wohnzimmer hell erleuchtet. Das soll ich mal. Genau. Und auf jeden Fall haben wir es hingekriegt. Jetzt geht's wieder. Deswegen jetzt trinke ich auch so ein Kaffee. Kleine Bröckchen drinnen, ne? Nee, Platz Schrauben. Das hatte ich wirklich mal. Wir waren mal in einem Kartoffelhaus. Ich glaube, das hatte ihr schon mal. Das habe ich. Das war schon. Und da habe ich Kartoffeln mit Käse, so Käse überbacken. Hm. Und da war eine Feder, eine Eisenfeder drin gewesen. Da, weiß nicht, da musste in der Maschine irgendwas abgefallen sein. Und das, ja, und ich kaue und denke, was ist denn das? Und da war das eine Eisenfeder. Schön. Hm? Eine ölige? Nee, ölig war sie nicht, die war schön mit Käse überbacken. Ja. Oh, war ja. Genau. Genau, und auf jeden Fall, das geht wieder. So, das war aber noch nicht alles, was uns diese Woche so widerfahren ist. Der Leo. Die Kinder kaputt gespielt. Genau, den Leo ist auch kaputt gegangen in der Schule. Ja. Der hat sich nach dem Sportunterricht oder während des Sportunterrichts hat er mir ganz stolz erzählt, er ist Rettungswagen gefahren und ich sage, hast du Fotos gemacht? Und da fiel mir ein, der Junge hat noch kein Handy, der braucht unbedingt ein Handy, damit er Fotos machen kann. Kann ein iPod fotografieren? Ich glaube schon. Die neuen schon? Ja. Na, auf jeden Fall, das Bildmaterial ist uns leider verloren gegangen. In unendlichen Weiten des Internets, das hier löscht. Aber Nasenbein ist nicht gebrochen, keine Gehirnerschütterung. 2 Tage später oder 1 Tag später hat sich herausgestellt, dass die Pupillen unterschiedlich groß sind, was auch nochmal so besorgniserregend war, aber das ist auch in Ordnung. Und jetzt ist eigentlich nur noch die... Ja, weil irgendwie das Hirnwasser wohl aufs Auge drücken kann, oder wenn da irgendwas... aber das ist nicht gewesen, also offensichtlich nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie gut der Arzt ist. Also... Hatte er Kontakt mit einem Mädchen? Er hatte Kontakt mit einem Mädchen, tatsächlich, ja. Er ist mit einem Mädchen zusammengeknallt. Und um das Mädchen hat man sich gekümmert. Sieht man mal, wie dickköpfig die sind. Ja, er hat gesagt, die hat einen harten Schädel gehabt. Ja. Ja, und um das Mädchen haben sie sich gekümmert, um ihn nicht. Ja. Das hat man dann so beiläufig mitbekommen, dass er eigentlich derjenige ist, der hilfebedürftig ist. Ja. Genau, aber jetzt ist alles soweit wieder gut. Jetzt müssen wir mal gucken, ob die Nase wieder gerade wird. Die ist im Moment noch ein bisschen... außer der Form. Ich bin ja dafür, dass wir die auch so ein bisschen krumm machen und dann sagen, das hat er vom Papa. Genau, so kann der Arzt sich das einfach machen. Vielleicht kannst du an die andere Seite denn. Ja. Genau. Ja, und dann hat man ja noch Spaß mit Vodafone. Ach, auch noch. Es ist immer das Gleiche. Wenn sind jetzt bei Facebook immer so viele, die sich bei jedem Handyanbieter irgendwie beschweren oder so. Echt, hoffen, also wir wollen ja jetzt umsteigen. Also wir wollten ja voriges Jahr schon umsteigen, das wurde uns aber verwehrt, weil du ja dieses lange Jahr Kündigungsfrist hast. Weil du noch bei Mannesmann. Genau, richtig, Vodafone. Du kannst nicht kündigen. Vodafone sagt, bei uns brauchen sie nicht kündigen, die haben den Vertrag mit Mannesmann abgeschlossen. Ja. Nee, Vodafone ruft ja regelmäßig an und sagt, sie sind der treueste Kunde und deswegen haben wir was richtig Tolles für sie. Ich sag ja am Telefon jetzt dann immer schon, bezahle ich dann weniger als jetzt? Und dann sagen sie, nein, aber dafür können sie mehr. Und dann sage ich, dann brauchen wir gar nicht weiterreden. Ich will nicht mehr können. Diesmal wollten sie mir ein Handy schenken, ja, und sie haben aber Julia angerufen und haben ihr die super, super, duper Flatrate für 24,95 Euro angeboten. LTE. Die Sache ist die, die super, duper Flatrate kostet in Wirklichkeit weit über 24 Euro, das Doppelte mindestens. Und da habe ich gleich gesagt, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, 12 Monate kostenlos und dann kommt der Schuss. Na, irgendwas, irgendwas, ne? Also man muss ganz ehrlich sagen, bei Vodafone denke ich schon immer, wenn die anrufen, okay, jetzt wollen sie dich über den Tisch ziehen. Also das ist wirklich, ich bin innerlich so dann, hab so die Lauscher offen, weil ich denke, die wollen mich wirklich betrügen. Den Eindruck habe ich echt. Und das finde ich ziemlich traurig, dass man das hat, wenn ein Callcenter anruft. Ja, und die Preise auch im Internet, wenn man mal so vergleicht, man blickt gar nicht mehr so richtig durch. Oder? Naja. Und Julia hatte dann gesagt, nee, Moment, ich halte Rücksprache, ne? Und dann hatte ich mit ihr gesprochen und sagte zu ihr, na, guck mal, Internet noch dabei. Ich sage, 24,95 für eine Allnet-Flatrate halte ich für absolutes Gerücht bei Vodafone, kann es gar nicht geben. Ja. Das Internet, ne, auf die Webseite haben wir geguckt und da gibt's sowas nicht. Ja. Ja, das zählt ja, dann riefen wahrscheinlich sie für die ersten 3 Monate und dann muss irgendein, halt ja, ich dachte, irgendein Haken muss er sein. Dann riefen sie auf jeden Fall nochmal an und sagten, okay, Internet ist da nicht dabei, aber wenn sie Internet wollen, dann würde es 50 Euro kosten. Hm. Ach, da kostet das Internet auf einmal auch nochmal 25 Euro. Ja, wie auch immer. Und auf jeden Fall für 50 Euro, da hätte ich gesagt, 50 Euro, okay, das geht noch, ist teurer als bei anderen Anbietern, aber sie haben uns ursprünglich 80 Euro angeboten. Ja. Und 80 Euro, also da feste dir an den Kopf, dafür kann ich mir weiß nicht, hier 1&1-Verträge mit denselben Optionen holen. Also, ja, und auf jeden Fall. Was ist 1&1 eigentlich für ein Netz? E-Plus? Oder? Nee, die machen auch Vodafone, also sind auch im auch D2-Netz. So, okay. Ja. Und auf jeden Fall war es dann so gewesen, dass die dann sagten, ja, das ist der Vertrag, der normalerweise 89 Euro kostet und den verkaufen wir halt jetzt für 50. Wo ich dachte, ey, warum? Warum verkaufen die den? Ich habe die Webseite geguckt, da ist der 89 Euro. Ja. Und dann dachte ich, na, vielleicht haben sie es endlich mitgekriegt, dass man für 89 Euro keinen Vertrag verkaufen kann, den man woanders für 30 oder 40 kriegt. Ja. Ne? Und dann habe ich zu ihr gesagt, sicherlich ab im Gespräch, das wird aufgezeichnet, sage da nochmal, okay, alles klar, das wird dann aber nicht teurer und so. Mhm. Also wirklich, du musst ja an alles denken bei Vodafone. Ja. Weil, ich glaube, das ist nicht nur bei denen so. Naja, das kann natürlich sein. Also wir haben jetzt natürlich in dem Fall nur die Erfahrung mit Vodafone. Und auf jeden Fall, wir haben alles abgeschlossen, ne? Und sie hat alles in dem Gespräch geklärt und hat gesagt, nee, nee, kostet dann auch immer 50 Euro und alles so wie besprochen, ne? Der hat ja nun dreimal angerufen gehabt. Und wusste ja auch ganz genau, was er wollte, ne? Ja. Und auf jeden Fall kam dann 3 Tage später der Brief. Auf dem Brief steht natürlich nur irgendein kryptischer Tarif, den man hat. Ja. Aber nicht mal, wie viel er kostet oder so, weil da waren wir auch noch unsicher, ob nicht irgendwo die 89 Euro dann auftauchen. Ne? Im Internet haben wir danach geguckt und haben auch nicht richtig durchgesehen, was wir überhaupt haben und so. Und von Internet stand da nichts. Da war eine Flatrate auf die Vodafone Live-Webseite. Ja. Wurde dir an den Kopf fest, ey, was ist denn für eine Flatrate auf die eigene Homepage? Ja. Also N24 bietet sowas ja auch mit den Sticks und so an. Und dann hatte ich schon die Sorge, dass sie das möglicherweise als Internet-Flatrate verkauft haben. Ja. Weil davon von dem anderen nichts zu sehen war. Und dann haben wir hier in der Warteschleife gehangen irgendwie den ganzen Abend. Und dann kommst du durch nach 10, 15 Minuten. Nicht gefühlten, sondern wirklich aufs Display geschauten 15 Minuten. Ja. Und dann sagen die, ja, alles klar, ich leite sie mal an die entsprechende Stelle weiter. Und dann und dann ist die Verbindung weg. Schön. Zweimal haben sie es mit uns. Also zweimal ist es passiert. Dreimal sogar, sagt Julia. Ja. Und haltet ganz schön durch. Und dann habe ich einen Tag später, habe ich gedacht, das ist so ein kleiner Tipp für euch, vormittags anrufen, also früh anrufen. Ich habe also, ich bin statt mit dem Bus zu fahren, bin ich gelaufen und habe ganz in Ruhe eben in der Warteschleife gehangen, 3 Minuten. Und hatte sofort einen Ansprechpartner und die sagte, nee, für 50 Euro kriegen sie doch keine Internet-Flatrate mit dazu. Ja. Das ist die ganz normale Allnet-Flat halt. Ne? Und da sage ich, ja, wir haben aber mit Internet bestellt. Nee, haben sie nicht. Dann frage ich mich jetzt ganz ehrlich, was hat denn der für 24,95 Euro angeboten, als er gesagt hat, das ist eine Allnet-Flat in alle Netze. Was hat denn der da angeboten? Was hat sie das gefragt? Na, das kann die natürlich auch nicht. Da habe ich gesagt, alles klar. Ich sage, wie ist denn das? Da werden Gespräche aufgezeichnet, kann man die nicht abhören? Sich nochmal anhören? Da sagt sie, ja, das müssen sie beantragen. Ja, jetzt beantragst du das, weißt du, dann kriegst du nach 2 Monaten Bescheid, alles klar, wahrscheinlich auch, ne, aber die Zeit, die es halt dauert und jetzt kann man ja so einen Telefonvertrag, kannst du ja noch rechtzeitig kündigen. Ja. Also haben wir gesagt, okay, wir kündigen den Telefonvertrag, nehmen es wieder zurück und werden jetzt komplett bei Vodafone kündigen. Jetzt sind wir noch innerhalb der Frist, was wir vor einem Jahr schon machen wollten, ja. Tun das jetzt. Und 1 und 1 haben wir schon gesehen für 20 Euro im Monat im ersten Jahr. Und im Prinzip genau das, was wir bei Vodafone haben wollen. 29 Euro. Und das ist okay. Absolut in Ordnung. Ja, ja. Super. Ja. So ist das, wa? Ich sag dir, ey. Oh Gott, ey. Bei wem bist du? Telekom. Du bist ja bei der Telekom, ja. Ja, wird mir auch zu teuer. Und alles. Was zahlst du im Monat? Normalerweise 40 Euro. Was heißt normalerweise? was zahlst du zusätzlich? Wie viel ich denn noch zuschreibe und so. Also an SMS und Telefon. Ach, du machst so. SMS? Du schreibst echt SMS? Ja. Ich habe 1999 aufgehört, SMS zu schreiben. Warum schreibst du ein SMS? Warum nicht? Deine Freundin hat kein WhatsApp. Richtig. Keine E-Mail, also sie hat keine Internetanbindung. Richtig. Ich komme mit ihrem Handy nicht klar. So weit ist das. Aber was schreibst du denn da so? Sag mal so, mach mal Beispiele. Ja, wir treffen. So wie Marlene mal, wenn sie anruft, ich fahre jetzt los. Das ist, ja, das mache ich auch. Und Marens Mann, der ist halt nicht so der Typ, der, richtig. Und immer wenn ich anrufe, sagt der, hey, du musst ja nicht anrufen, wenn du vorbeikommst. Ich finde es auch ganz total normal, wenn ich losfahre und irgendwo hin sage, ich mache mich auf den Weg. Hätte ich das jetzt schreiben sollen, als ich hierher komme? Nein, brauchst du natürlich, ich erwarte das ja deswegen nicht von jemand anders. Ja. Ja. Warte mal, ich muss mal kurz gucken, dass. Mein Ständer schon wieder, zwei, ne? Oder? 1, 2. Ja. Jetzt hört man dich gerade nicht. Sehr schön. Boah, ich schwächel schon wieder. Ja, ich bin ja dran. So. Und da ist der Holger wieder. Hallo. Das ist dein Mikrofon, Holger? Ja, da. Ja, was du mich schon fast zweimal SMS, ins Auge gerammt hast. Genau. SMS, ja. Ach so, genau, ich wollte wissen, was du so schreibst. Liebesbotschaften braucht man nicht per SMS schicken. Also ich sage immer, ich habe ja Julia gesagt, dass ich sie liebe. Ne? Mhm. Und wenn sich das ändert, dann erfährt sie es ja eh von meinem Anwalt. Von daher, jetzt hättest du nur noch den Bart zeigen müssen. Der wird schon... Ich glaube, ich habe den noch nie in einem Podcast gebracht. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja. Genau, also dir ist es auch zu teuer. Du willst, auch weg. Dann schreib doch weniger SMS. Könnte man machen. Es wird sich auch bald so ergeben, aber trotzdem. Es wird mir zu teuer. Such mir was Günstigeres. Was denn? Weiß ich noch nicht. Muss erst mal gucken. Ja. Genau. Aber beim Telefon bleibst du. Na, wenn ich es hinkriege, will ich gerne neues nehmen. Ein neues iPhone? iPhone 5? Na, weiß ich noch nicht. Oder 4S. 4S. Aus Kostengründen? Nee, wegen diesem neuen Anschluss da unten beim iPhone 5. Was ist denn da anders? Was passt da nicht mehr ran? Weil ja, wir das wollen Ladekabel zum Beispiel. Achso, na das gut. Ist, das ist universal auch für iPhone-Dock und Dock. Achso. Ja gut, das ist ja sowieso, ist ja beim iPod immer schon so, dass das alles, der iPod Touch und das iPhone haben ja auch andere Formen und das iPhone. Aber die Kontakte sind gleich. Der Kontakt ist ja selber, du brauchst aber beim iPhone 5 nicht mehr. Egal. Er hält uns nicht davon ab, uns für das iPhone 5 entschieden zu haben. Ja. Ach, nee, Quatsch. Ja? Also ich nicht. Ich brauche kein iPhone 5. Na du, ja, stimmt. Ja. Du hast allen anderen Technikkram auch. Nee, das ist mir zu... Das iPhone ist mir einfach zu groß als Telefon. Okay. Und zu klein als Surfmaschine. Okay. Wenn ich auf der Couch surfen will und müsste auf diesem kleinen iPhone-Bildschirm gucken. Ich habe mal nach so einem iPad geguckt. Mir reicht ja auch das 1er. Das ist mir noch richtig teuer. Was bezahlt man fürs iPad aktuell? 200-300 Euro noch. Ist aber gut. Was? Für das erste? Natürlich. Ich hab, ich glaube, meins hat 700. Da kann ich ja 200-300 Euro nochmal mehr ausgeben, also das Doppelte, und hab dann das neue gleich. Meins hat 700 oder 800 Euro gekostet. Kommt jetzt auch auf den Speicher drauf an. 16 Gigabyte. Pfff. Wann ist 16? Weil jetzt nicht, ist ja egal. Ja, ist mir auch zu klein. Ich wäre ja schon, wenn ich das nächste iPhone nehme, auch größer. Also beim iPhone haben wir es 64er im Auge. Krass. Ja. Scheiß das. Nee, das, wir wollen ja nicht jedes Jahr Neues kaufen. Guck mal, ich brauche kein iPad 2 oder 3. Ich bin mit meinem 1. Ich habe noch gar keins. Ja, aber das iPad-Zubehör ist dadurch sehr günstig geworden durch die vielen anderen iPads. Ja. Tastatur hatte ich dir ja gezeigt, ne? Mhm. Die ist, ist nicht schlecht. Ich will auch mal gucken, es gibt ja noch günstigere Alternativen. Was denn? Zum Beispiel Samsung, glaube ich. Samsung Note. Das Samsung Note, ja, das fand ich auch sehr interessant. Das ist aber nicht mal die Hälfte vom iPad. Ah, doch, die nicht Hälfte ganz, vom iPad. Das iPad Mini? Ja, ach so, nee, es gibt was ja noch das Samsung Tab. irgendwie. Das gibt's auch noch, ja. Na gut, von Android gibt's ja auch einige Maschinen, wobei man ja sagt, aber das hat sich natürlich wahrscheinlich auch geändert, dass die so nicht so schön sich anfühlen. Von der Bedienung her. Deswegen will ich erstmal gucken. Ja. Aber ich dachte mir auch so, für die Couch, also wie ihr das macht. Es ist so ein bisschen zum Surfen oder so, brauchst halt keinen Rechner mehr anmachen. Hier mit dem, so schon nicht, aber. Hatte ich dir gezeigt, ich habe jetzt so ein iPad. Siehst du, da ist es wieder. Was? Das nächste Spielzeug. Das ist kein Spielzeug. Das ist hier Ghostbusters. Ja, genau. Das ist ein iPad-Stativ und ich bin. Das ist der Communicator von Star Trek. Und ich bin so zufrieden mit dem Teil. Guck, stellst das iPad hin, schau mal, und dann ist wie ein Fernseher. Ist wie ein Fernseher jetzt. Hinstellen, anmachen. Verrückt. Jetzt gehen wir auf YouTube und gucken YouTube-Videos. Ja, nee, also ich muss sagen, das iPad, also so Tablet-Computer, wahrscheinlich jeder andere auch, ist so die genialste Erfindung, seit es Schokolade gibt. Wir sehen jetzt hier die Minecraft-Kreaturen. Genau. Wir brauchen ein bisschen Hintergrundmusik. Das inspiriert ja auch irgendwie. Genau, nee, ist auf jeden Fall, ich finde es ein super Gerät. Mittlerweile haben ja so Internetgeräte sowieso den festen Platz im Wohnzimmer, glaube ich. Ja. Und da finde ich das eine gute Alternative, weil du kannst es wegtun, weglegen. Also ich, ja eben, und ich surfe eigentlich auch nur noch mit meinem iPhone. Und deswegen ja, das ist jetzt so winzig. Größeres, ne? Das geht. Mir ist es, wäre es zu winzig. Und von daher denke ich jetzt nämlich auch was Größeres. Und da muss auch ich... schon zum Videos gucken und so. Ja, ich hatte ja damals so Arcos, hat sehr schöne Geräte. Musste mal gucken, Arcos. Die haben Android-Geräte und die haben, bevor das iPad rauskam, hatte ich mich schon nach einem Gerät umgeschaut, auf dem ich Videos gucken kann und mit dem ich im Internet surfen kann. Genau. Und da habe ich zu Julia gesagt, ich saß auf der Couch mit ihrem iPod und sagte, wenn das Ding links und rechts in den Ecken gezogen größer wäre, doppelt so groß, würde ich das sofort kaufen. Ja. Und dann auf einmal hieß es, es soll ein Gerät rauskommen, was iPod heißt. Und parallel hatte ich mich schon mit dem Arcos auseinandergesetzt. Arcos Tablet. Und ja genau, das sind so eine Geräte hier. Guck doch bei Amazon, kannst du mir gleich einen Preis nennen. Kann ich dir auch 250 Euro. Also das, die sehen halt so aus und die gab es dann... Ich glaube, das hatte ich schon mal in der Hand. Die, von der Größe her waren die, glaube ich, ein bisschen unter... Also ich glaube, 10 Zoll war so das Größte. Das ist so ein bisschen kleiner als ein iPad. Und, oder? Nee, 10 Zoll ist fast so groß wie das iPad, oder? Ich weiß gar nicht, wie viel Zoll hat das. Ja, und... Da steht es auf 25,6 Zentimeter. Ja, das weiß nicht, ob das jetzt... Das ist. Die waren noch eine ganze Nummer kleiner und die waren halt richtig cool. Das waren so richtige Speicherriesen. Die hatten irgendwie... 40 Gigabyte, ich weiß ja nicht, 8 Gigabyte hat der hier nur. Das ist ja ein bisschen wenig. Nee, die hatten, also, weil die waren ursprünglich für Video, ja garantiert mehr, zum Videos, zum Videos gucken, sind die ursprünglich gedacht gewesen. Und, hätte ich schon fast geholt, weil die waren so genial mit an Fernseher anschließen, über Funk irgendwie, dass du da auf dem Gerät was abspielst, als Videorekorder nehmen, so eine Geschichte, ne? Ja, aber das iPad kam dazwischen. Tja, ist so, auch hier, wie heißt denn das? Airplay? Nee, nicht Airplay. Apple TV? Haben wir ja nicht. Das wird wahrscheinlich auch so eine Sache sein, die wir irgendwann mal anschauen, ob die sinnvoll ist. Also, das ist schon teuer, ja. Ja, aber also wir brauchen es, glaube ich, gar nicht. Wozu? Ja, eben. Also ich wüsste nicht, wozu. Ja. Beim übrigens, beim iMac war ich neulich sehr irritiert. Ich hatte im beruflichen Umfeld ein bisschen rumgespielt mit Geolocation. Ne? Also Feststellung der Geodaten eines Gerätes. Und da hatte ich eigentlich für mobile Geräte, so für iPhone, iPod, Android-Handys und so, probiert, die Geodaten rauszubekommen, also wo das Handy sich befindet. Ja. Und hatte das am iMac probiert, nur zum Testen. Und der iMac hat mir Tatsache angezeigt, in welcher Straße der Rechner steht. Ups. Ja. Wie denn das? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also entweder der hat ein GPS-Modul drin, was ich eher nicht glaube. Ich auch nicht. Die zweite Möglichkeit soll wohl sein, dass das anhand der Telefonmasten festgemacht wird. Aber das glaube ich auch nicht, weil wir nicht ich war über Kabel, WLAN, ne? Ich war hier über WLAN und Kabel gebunden dann drin, ne? Und die dritte Möglichkeit ist über die IP-Adresse, aber bei der das weiß ich nicht, die ist aber in Potsdam gemeldet. Ach so. Es sei denn, die haben die umgemeldet, aber das glaube ich nicht. Also ja, da war ich sehr erstaunt. Ja. Weil ich das war. Vielleicht ist es bloß ein großes iPad. Nein, ich weiß nicht. Auf jeden Fall fand ich das sehr komisch, ja. Ja. Ist aber es ist cool, was mit den neuen Techniken alles möglich ist, also. Findest du ein Handy wieder? Na, also, Nee, das ging ja darum, wo das Gerät, mit dem ich aufrufe, sich befindet. Ach so. Aber da kannst du schon eine Menge mitmachen. Also, das finde ich schon sehr interessant. Braucht man das? Könnte ich, ja, na klar, ich könnte es im Blog. Du weißt auch selbst, wo du stehst. Ich könnte es in dem Blog einbauen und könnte dann feststellen, wo die Leute, die auf unsere Seite kommen, wo die herkommen, ja. Geografisch. Und das machen wir dann anonymisiert und dann gibt es eine Deutschlandkarte. Theoretisch wäre das wirklich, vielleicht sollte man damit mal rumspielen. Na, da freuen die sich ja jetzt bestimmt. Die Datenschutz. Ne, ich wollte sie anonym machen. Die Geodaten anonym ist doch kein Problem. Ja. Aber das, was ja schon mal interessant wäre, wie viele Leute kriegen überhaupt nicht mit, dass die Daten abgefragt werden? Weil sie es vielleicht freigeschaltet haben? Ich würde es nicht mitkriegen. Holger, lass dir lange Haare wachsen. Sagen zum deinen Kabel? Nee, Holger flechtet sich immer nebenbei ins Kopf. Und weil Holger keine langen Haare hat, nimmt das Kabel dazu. Ja. Ich glaube, da würden bestimmt stört einige. Das? Nee, solange du mir das nicht faltest, das Kabel, ist okay. Das völlig in Ordnung. Nee, da würden bestimmt einige Leute ihre Daten, ohne dass das Wissen preisgeben, glaube ich. Bestimmt, ja. Also, es gibt ja immer noch offene WLAN-Netzwerke, komischerweise. Gibt's noch. Hm? Das mit den Geodaten, ich will es, glaube ich, mal versuchen. Okay. Wie war denn eigentlich eure Blogparty, Bloggeburtstagsparty? Ach so, da warst du ja auch nicht dabei. Nee. Das war ja im August. Stimmt, ja. Wir haben uns ja so lange nicht gesehen. Ja, wir waren, gab es da nichts im Internet zu? Ich glaube nicht. Doch, ein Feuerwerk habe ich, glaube ich, gesehen. Ich habe ja die Bilder nochmal verlinkt. Das war ein andermal. Das war davor. Ach so. Das war davor. Nee. Doch. Nein, doch. Ja. Oh. Nee, die Party war schön, ja. Wie jedes Jahr. Wie lange habt ihr gemacht? Haben wir an der Spree verbracht. Ich glaube, bis um 4. Die hat immer einen Nippel im rechten Ohr, deswegen, das sieht man von hier nicht. Bis um 4 haben wir gesessen. Ja, also wir haben an der Spree wieder unser schönes Sommerfest veranstaltet. Ich weiß gar nicht mehr, ging es um die Temperaturen her? Ja, doch klar, das war richtig warm. Verdammt. Ja. Ich war ja auf dem Lausitzring. Ja. Muss ich ja auch noch fertig machen. Irgendwie. Ja. Nee, mit Gesang und mit Gesang. Ja. Achso, wir wieder Stars for Free. Nee, doch. Wir. Ich hatte E-Gitarre bei. Ich hatte den kleinen Verstärker bei. Und wir haben zusammen musiziert. Ich weiß nicht. Wir haben zusammen musiziert. Ich habe leider, ich wollte gerade das Video, aber ich habe es leider nicht hier drauf. Sonst hätte man mal reinhören können. Aber es, ja. Fein. Wir haben zusammen gesungen, quasi. Ich werde verrückt. Das war genau. Schön. Was hatten wir noch? Du hast uns gefehlt, Holger. Hm? Weil du warst am Lausitzring. Ich war am Lausitzring. Aber da hatten wir doch schon einen Podcast gemacht danach. Nach dem Lausitzring? Na, 22. Juni hast du gesagt. Juni. Oder war das, wir haben doch im letzten Podcast haben wir doch Einspielungen gemacht von... Das war aber vom Sachsenring. Echt? Ja, das war vom Sachsenring. Das war vom Sachsenring. Ich war ja den nochmal. Lausitzring. Ach so, da haben wir nichts von. Nee. Ich muss noch auf Play drücken. So ungefähr hat sich's angehört. Was macht denn der da? Ich weiß nicht, der vergewaltigt die Gitarre, würde ich sagen. Nee, bei uns war besser. Bei uns war so gewesen, die Liedertexte, die kannten alle. Also ich hatte sie auch ausgedruckt auf hellgrau. Hellgrau auf weißem Papier. Mitten in der Nacht bei Kerzenschein. Ne? Schön. Ja. Und die Liedtexte kannten alle auswendig, aber jeder hatte eine andere Wahrnehmung vom Tempo des Liedes. Ja. Die Musikpassage wurden einfach ausgelassen. Das heißt, es wurde nahtlos der Text aneinander gesungen von den einen, die rechte Partei, die Gitarre nicht richtig gehört hat halt das Lied ohne musikalische Zwischenpassagen von sich gegeben. Ja. Kennst du nicht diesen Cannonball? Ich hab's irgendwie mit 44 Leuten, also das ist ziemlich abgefahren. Cannonball? Wie hieß denn das? Drum? Ich brauch Schlagworte. Wie hieß denn das? Ein Cannonball oder sowas. Cannonball? Was soll das sein? Ein Titel, irgendwie. Ich weiß gar nicht. Song, wie also. Wie hieß denn der? Ja. Cover. The Breeders, Cannonball. Dann gibt es irgendwo mit 44 Leuten, das ist ziemlich abgefahren. Dann kann ich doch einfach People eingeben. Muss ich dem Heurer noch erklären, wie das Internet funktioniert? Sieht man nicht wirklich. Tja. Cover oder was? Vielleicht habe ich Cannonball falsch geschrieben. Genau, und du warst am Lausitzring und hast am Lausitzring Autos angeguckt. Wieder. Ja, Motorsport. War gut gewesen? War ziemlich cool, ja. War noch lauter diesmal. Noch lauter? Ja, da wir unterm Wellblechdach saßen. Cannon Rock heißt es. Irgendwie. Echt? Nein, du. Cannon Rock. Oder? Nee. Unglaublich. Ja. Ich finde jetzt lauter Videos zu irgendwelchen Kameras. Cannon Rock. 44 Leute, ja? Hm. Wirklich genau 44? Ja, oder 46. Ich weiß nicht, das genau. Um die 40. Gibt's da noch eine andere Information? People. Cannon Rock performed by 75 people. Ach so, meinst du das? Genau, das? Nee, also die Aktion, also eine Aktion in der Form kenne ich. Und zwar ist es so, da wird ein Song genommen und jeder spielt einen Teil des Liedes ein. Richtig. Zu Hause für sich. Und dann wird das nachher zusammengeführt. Das ist ziemlich cool, du musst und, die Lautstärke noch hochdrehen. Die Lautstärke am Mischpult muss ich hochdrehen. Da, jetzt sehen wir schon mal, wie viel? 6. Jetzt spielen 1, 2, 3. Das ist ja einmal derselbe hier. Mit der Geige und einer spielt Schlagzeug. Einer spielt E-Gitarre und noch einer E-Gitarre. Genau, das sind schon mal 1, 2, 3, 6 Leute, aber dreimal derselbe. Ja, und jetzt 4. Und jetzt wird einer ausgetauscht, einer der Geiger wird ausgetauscht gegen... Vier neue. Das sind ja alles Asiaten. Ja, aber trotzdem ziemlich cool. Hier. Gibt's ein SG? Cool aus, ja. Erkennt man aus School of Rock. Gibt's ein Les Paul, also hier kleine Gitarrenkunde, und eine Fender Stratocaster. Ja, Ibanez. Geht's hier aus, wa? Huckstrom. Ja, sehr schön. Das würde ich mir mal in Ruhe angucken und... Ja. Also, das richtige Suchwort wäre Cannon Rock performed by 75 people. Cannon Rock. Ja. Ja. Meine letzte Audio-Performance hast du gesehen. War ja aus, bestehend aus 3 Leuten. Genau. Ziemlich cool, ja. Da gibt's so viele Cover von diesem Titel. Ich kenne das. Ein paar richtig gute. Ich weiß gar nicht, von dem das Lied ursprünglich ist. Kennen tut man. Ja, jetzt. Man kennt das eigentlich, ja. Wow. Was gibt's sonst Neues, Holger? Was ist passiert in der Zeit außer... Ich zieh mit meiner Freundin zusammen. Ja, wir sind mutig. Nö, finde ich nicht. Wenn's nicht klappt, dann zieht er halt wieder auseinander. Eben, so sieht's aus. Wenn's nicht klappt, dann muss er halt... Gehen. Dann muss er halt gehen. Ja. Deine Mutter hast du aus der Wohnung bekommen? So sieht's aus. Na, noch nicht, aber meine Eltern, meinst du? Genau. Deine Eltern. Schmeiß meine Eltern raus, ja. Wenn deine Eltern. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Eben. Obwohl, ich kenne noch ein paar andere Leute, die es genauso gemacht haben. Hm? Unglaublich. Ja. Ja, ich finde, deine Mutter ist ja jetzt auch langsam über 40. Ja. Wer wohnt mit über 40 noch zu Hause? Eben. Sind die schon fast 50? Ja. Mhm. Ich kann mit 50 noch zu Hause wohnen, gibt's ja nicht. Ja, 60, 70. Ja, nee. Damit über ja. 50, ja. Nee, das finden wir nicht gut. Also, nicht? Liebe Mutter vom Holger. Ja. Du bist jetzt schon über 50 Jahre, es wird Zeit, dass du dir eine eigene Wohnung suchst. Mutter, es wird Zeit auszuziehen. Genau. Hotel Sohn ist vorbei. Schön. Da hast du ja diese riesengroße Wohnung für dich ganz alleine. Passt. Das waren ja locker 4 Räume. Ja. Meine Fresse. Richtig. Ja. Hat jeder sein Spielzimmer. Schön. Dann können wir auch mal bei dir im Podcast aufzeichnen. Wie sieht's aus? Ohne, dass deine Mutter uns im Nacken steht mit selbstgeschmierten Schnitzeln. Na, hey, wie lange bleibst du noch? Von schniefend. Schniefend. War das so früher, ja? Wie? Hat sie mal Schnittchen gemacht? Ich überlege gerade, hat deine Mutter jemals Schnittchen für uns gemacht? Boah. Ich sag mal, die hört unseren Podcast nicht, ich könnte jetzt alles behaupten. Aber ich möchte mal meinen, Schnittchen hat die nie gemacht. Nee, die hat keine Schnittchen gemacht. Sondern? Habt ihr nie bei uns gegessen? Doch, natürlich, aber in der Küche dann. Ah, wir drücken die Kopfhörer. Ich habe auf Arbeit. Ja, also nach, auf einer Dauer, ne? Ich habe auf Arbeit jetzt auch Headset. Wir telefonieren nicht mehr über ein Telefon, weil das ist ja out. Ach so. Bei mir ist so jeder Anruf, der jetzt eingeht. Die sind jetzt so wie die Callcenter-Agents, ja, die man immer nicht hört, weil das Mikro so weit weg ist. Genau, so ist es. Nee, wir haben gerade, also wir haben ein paar Headsets geholt und haben jetzt einfach mal durchprobiert, was davon verschiedenste. Ach so, also erstmal ausprobieren, ja. Genau, schnurlose, also Bluetooth-kabelgebundene. Das ist ja wieder mit Akku. Ah? Das ist ja wieder mit Akku. Ja, ich habe ein... Also für die Arbeit ist es auch ungünstig. Ich habe ein kabelgebundenes von Logitech. Genau, finde ich mit am besten. Ich glaube, so um die 60 Euro. Ich habe 50 bezahlt. Ah, und das, also das gut, scheint ja. So mit das Beste genauso von denen. Genauso wie deine, so von der Größe nicht komplett ja, genau, abdeckend genau. Und so. Die drücken nicht so doll auf die Ohren. Ja, und das scheint so von denen, die wir geholt haben, das Beste so zu sein. Also zumindest bin ich am zufriedensten, obwohl ich eigentlich mehr was kabelungebundenes hätte. Bluetooth, aber da ist das Akku wieder. Das ist für einen Kollegen doch ziemlich ungünstig, oder? Hat er keine Ohren? Doch, weiß ich nicht. Ich kenne den Kollegen nicht. Aber du hast mal erzählt, dass der immer gerne das Kabel abreißt vom Laptop oder so. Und das ist ja ganz toll ist beim MacBook oder so. Das ist ja mit dem magnetisch. Also für die, die es nicht wissen, am MacBook ist der Stecker im Gerät nicht reingestöpselt, sondern mit einem Magnet wird er gehalten. Der wird mit einem Magnet an dem Gerät gehalten. Das heißt, wenn man kräftig am Kabel zieht, dann macht der Magnet flupp und das Kabel ist ab. Genau. Was ich eine sehr coole Technik finde. Und da gibt es... Es gibt bei Xbox, bei den Controllern auch Stolperschutz. Da ist das Kabel nochmal in der Mitte durch. Na, es gibt zu kaufen... ich weiß nicht, wie die Firma heißt. Muss ich mal ganz kurz gucken. USB. USB-Magnet. Muss ich mal schauen. Sage ich euch gleich. Das sind so eine... kriegt man ein Set. Magnetstecker, JabNab heißen die, genau. Gibt es da noch gar keinen Beitrag drüber? No. Not yet. Warte mal. Hast du noch nicht mal gefragt, ob du einen kriegst zum Testen? Habe ich bestimmt gefragt, habe ich bestimmt nein gesagt. JabNab. Nee, muss ich mal fragen. JabNab. Zeige ich euch, verlinke ich euch bei. Schreibt ihr das auf? JabNab. Und zwar JabNab. Wie oft darf man sowas sagen, ohne dass es als Werbung wahrgenommen wird? Na, wir sind ja das noch kein Rundfunk, oder? Genau, also der JabNab USB-Adapter kostet magische... Geld. Euros. Da der kostet gar nichts. Gibt's nicht mehr. Der ist nicht verfügbar. Ui. Ja. Schade. Ja, das ist so ein USB-Teil, dazwischen ein Magnet. Genau, also heißt, wenn du so willst, eine USB-Verlängerung. Ja, mit Stolperschutz. Halt über Magnet. Das ist eine ganz coole Geschichte, finde ich. Also wo ich mich frage, braucht man sowas? Ich meine, natürlich. Ein USB, der steckt zwar schon ziemlich stabil drin, aber jetzt auch nicht so stabil. Das heißt, ja, wenn man dagegen kommt, fliegt der auch raus. Da finde ich das Magnetding vom MacBook ziemlich cool. Vielleicht gibt es den deswegen nicht mehr, weil er sich nicht durchgesetzt hat. Ja. Ja, weiß nicht, kann ich mir nicht vorstellen, weil so fest stecken die auch nicht im Rechner drin. USB-Sticks und so. Ja, wer weiß. Auf jeden Fall gibt's sowas. You know what I mean. Genau. Und, ja, wie gesagt, ich hatte, hätte er über Bluetooth halt gedacht, weil man sich ein bisschen freier bewegen kann, aber wenn du am Rechner sitzt. Ich weiß nicht, wie viel ihr telefoniert. Na, und wir haben den Luxus, also, ihr müsst doch noch jetzt kommt. Nach Akkulaufzeit gucken, oder? Na, das ist das größere Problem, genau. Eben. Ich habe nämlich die Möglichkeit, auch mein Handy zu nehmen und mich mit meinem Handy anzumelden. Also ich kann mich entweder mit dem Computer anmelden an der Telefonanlage oder mit meinem Handy oder mit meinem iPad oder so, da habe ich halt ein Programm drauf, ne? Dann klingelt nicht mein Telefon am Rechner, sondern mein iPad oder mein Handy klingelt dann. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Und jedes Gespräch, was bei mir aufschlägt, wird automatisch als MP3 gespeichert. Nee, als MP3, als Wave. Aber du musst doch mal eigentlich ansagen, dass du aufzeichnest. Ist ja nur für den privaten Gebrauch. Ist ja nur, dass wenn ich dem Gesprächsverlauf nicht folgen kann, dass ich es mir dann nochmal in Ruhe anhören kann. Aber wenn ich jetzt privat ein Gespräch habe mit irgendeinem Unternehmen. Es wird auf meinem Rechner gespeichert. Das habe ich so für mich eingestellt. Ja. Und ich werde nie wieder mit dir telefonieren. Auf jeden Fall. Mit dir werde ich nur noch SMS schreiben. Wir machen so noch ganz fancy Stuff vor. Also nee, so ganz tolle Sachen haben wir noch vor, dass man im Prinzip... Es gibt ja zum Beispiel auch Telefonate, die dann immer piepen, alle 30 Sekunden beim Aufzeichnen. Damit der Gegenüber das weiß. Aha. Dass es aufgezeichnet wird. Wie laut piept es dann? Achso. Keine Ahnung. Das hat man nämlich öfter mal bei Radio Fritz, wenn die Leute mal anrufen. Ah, ich hab auch Radio angerufen. Achso? Ja. Dann piept es immer noch ewig. Aha. Ja, nee, auf jeden Fall, die Telefonanlage ist halt so Computer-Dingens, Bummens gesteuert Kram, dass wir halt selber ranprogrammieren können, dass wir die Möglichkeit haben, dass ein Fenster im Webbrowser aufgeht, in dem man dann gleich sieht, wer ruft an, ja, von welcher Firma ist der, hat der schon mal angerufen heute, Hans Günther, was hat man mit dem alles schon besprochen. Ja, und das ist wirklich cool, also da freue ich mich drauf, da freue ich mich drauf. Okay. Habt euch also entschieden noch nicht? Ah. Entschieden noch nicht, welches Headset? Also na, ich würde jetzt erstmal bei dem bleiben. Wir gucken mal, ob wir vielleicht noch was Hochwertigeres bekommen. Das war jetzt einfach nur Mediamarkt-Test mal. Also genau, vergoldet zum Beispiel. ja, nee, wir, da, ein Kollege ist einfach Mediamarkt gegangen, hat eine Tüte genommen, eine große, hat so da genommen, da genommen, da genommen und hat einfach mal gesagt, hier, guck jetzt mal. Jetzt gehe ich mal. Und die und ist dann gegangen. Piep, piep, und da hat es auch piep, piep gemacht, aber nicht alle 30 Sekunden. Nee. Ja. Genau, also ja. Voice-over-IP-Telefonie ist das letztendlich. Und du kannst es ja technisch so weit ausfeilen. Aber was ist, wenn das Internet mal ausfällt? Ja, was ist, wenn das Telefon mal ausfällt? Ja. Da braucht man halt irgendeine Ersatzlösung. Ja. Nee, aber man kann das so toll machen, dass ich rein theoretisch mit meiner dienstlichen Nummer mich jetzt hier anmelden könnte und als würde ich im Büro sitzen. Oder ich sitze im Zug und ich könnte in der, während der Zugfahrt würde mein Bürotelefon angerufen werden und es würde nicht im Büro klingen, sondern auf meinem Handy. Ja, das kenne ich schon. Ein Kollege hat irgendwie so. Und das ist echt cool. Eine also, Festnetznummer irgendwie auf dem Handy. Ja, das ist halt wirklich cool. Hm. Weil du halt, es gibt einen zentralen Server, der verwaltet quasi die Telefonnummern. Und wenn der Server angerufen wird, dann guckt der einfach nur, leitet das an das registrierte Gerät weiter. Und das könnte mein Kugelschreiber sein, wenn der in der Lage wäre dazu. Ja. Oh mein. So, das ist das 21. Jahrhundert. Man kann es ja auch so rumstellen, ist ja auch gar nicht so blöd. Nur hat nur gar keinen Sinn. Ja, Holger weiß. Experimentiert aus Langeweile jetzt mit meiner... Richtig, mit deiner Haltung. Ja. Beim Ständer. Du hast ja, du hast doch hier... Du solltest Sachen erzählen, die dir so widerfahren sind. Du ziehst mit deiner Freundin zusammen. Ja. Bald ist es soweit, Mitte November. Brauchst du Hilfe beim Umzug? Ich bin noch am Überlegen, denke ich. Warte mal. Wieso brauchst du da Hilfe beim Umzug? Brauchst du das so gar nicht? Du ziehst doch gar nicht um. Wir müssen aber drei Wohnungen fit machen. Drei Wohnungen fit machen? Ja. Wie? Und die alte von meiner Freundin, die neue jetzt? Also, was heißt die alte von deiner Freundin ist ja viel zu weit weg. Warum? Ach, die wohnt in Berlin? Meine Freundin, ja. Ich dachte, die wohnte irgendwo anders. Nee, die kommt nur woanders her. Jetzt. Ach so. Richtig. Wo wohnt die in Berlin? Weit weg von hier? Landsberger. Betriebsbahnhof Marzahn. Ja, wenn du Hilfe brauchst, du weißt, wir haben ein großes Auto zur Verfügung und ich meine damit nicht so unseren, sondern ich meine damit unseren Spezialfreund. Ja. Ja. Dessen Nummer habe ich doch. Der auch gern mal mit anpackt. Ich habe die Nummer eigentlich nur wegen dir, darf ich das jetzt hier sagen? Wegen WhatsApp? Nee. Warum wegen mir? Na, überleg mal, darf ich das sagen? Ich weiß es nicht. Wieso? Das war bockig heute. Du hast mich damals mit seinem Handy angerufen. Ich hab dich mit... Mit dem Schlangenbabys. Ich hab dich mit... Ach so, da hab ich dich angerufen? Mit Rudi seinem. Warum? Irgendwas war, ich weiß nicht. Genau, ich hatte ja, also ich hatte während der Urlaubszeit ja mal... Ja, du hast das für eine Nummer, da hast du mir gesagt, das ist das Handy von... Stimmt, und also es ist so gewesen, der Rudi war im Urlaub und sein Unternehmen musste weitergeführt werden. Und da hat er gesagt, so, hier ist mein Diensthandy. Du hast jetzt Telefonschicht und dann hatte ich halt ein Unternehmen in meiner Hosentasche und ja stimmt, da hatte ich dich auch mal angerufen. Richtig. Warum eigentlich? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe doch deine, weißt du was, ich wollte jemand anderes bestimmen. Ich glaube, nee, du wolltest mir, glaube ich, das mit den Schlangen da irgendwie erzählen. Das fandst du, glaube ich, so interessant. Und das ging wieder um Podcast, ich weiß es nicht mehr. Ach so, okay. Ja, das ist ja auch schon ein bisschen her. Stimmt. Ach ja, er hatte nämlich gesagt, du kannst mit dem Handy, kannst du jeden anrufen, den du willst. Ja, hast du gemacht. Seitdem habe ich Rudis Nummer. Also, okay, verstehe. Ja, genau. Das, so ist es manchmal. Die einen müssen Blumen gießen, die anderen müssen auf eine ganze Firma aufpassen. Und auf die Tiere. Ja. Genau, und auf die Tiere. Das war nicht mein Job. Richtig. Nee, ich nicht. Das war ja das erste Mal, dass ich nicht auf die Tiere aufpassen musste. Der Ach so. Rudi hat nämlich Schlangen. Und, das eine Mal, wo ich nicht auf die Schlangen aufpassen muss, kriegen die auf einmal 100 Babys. Nee, 100 waren es nicht, 20 Babys waren. 21 oder so, glaube ich. 21. Gibt's ein paar hübsche Bilder und auch genügend Beiträge unter stiffmedia.de/blog. Ja. Ja. Ist aber verlinkt in den Shownotes. Wenn ich es nicht vergesse. Man müsste das aufschreiben. Warst du schon beim Festival of Lights dieses Jahr? Nein. Das ist jetzt irgendwie zu Ende. Berlin leuchtet. Was, ist das dieses Wochenende zu Ende? Oder nächstes erst. Nee, ich möchte meinen, das geht hoffentlich noch eine Weile. Also wir waren schon da. Ich habe die Bilder schon gesehen, ja. Festival of Lights möchte ich meinen, geht bis zum 28. Klar, du hast doch Marins Geburtstag erzählt. Da hat's angefangen. An der Feier. Festival of Lights 2012 geht bis und zwar das Festival of Lights 2012 geht vom, also vom 10. Oktober auf jeden Fall bis, na, zwei Wochen, also zum 24. bis zum 21. Oktober nur tatsächlich. Ach, schade. Nee, ich wollte dazu noch Informationen ins Netz stellen für alle, die in der zweiten Woche dahin wollten. Tja, bist du wohl zu spät jetzt. Na, ich habe ja schon einen Beitrag, habe ich ja schon ins Netz gestellt. Ja, das ist bloß noch bis Sonntag. Da muss ich mich heranhalten. Ja, aber ich habe, was sehr schön war, das Hotel Adlon ist mit einer Videoanimation beleuchtet. Hast du die gesehen, die Animation? Nee, aber du hast es mir erzählt. Ach, schon, das ich erzählt. Und zwar sieht das so aus, als wenn das Haus sich so transformiert und als wenn die Fenster vibrieren. Und also ist schon sehr cool gemacht. Was sich dann aber als Dauerwerbung für, ich glaube, VW herausstellt. Mhm. Weil da hast du so 5 Minuten diese tolle Animation und danach ist dann eben VW-Werbung eine Weile. Mhm. Muss man ja nicht hingucken, wenn man nicht will. Genau, also Festival of Lights, das hat sich leider für euch erledigt, da könnt ihr nicht warum mehr hin. Warum? Achso, naja, wenn wir online gehen. Na, das schaffen wir, glaube ich, nicht. Wenn wir Glück haben, geht der morgen online, der Beitrag, mal gucken. Genau. Achso, der Beitrag, ich dachte jetzt der Podcast. Meine ich ja, der Podcast und der Beitrag. Achso, okay. Muss ich ja erst ins Internet hochladen. Hm. Achso, was sonst auch immer geschafft. Ja. Du sitzt doch hier noch was in den Puppen. Naja, mal gucken. Mal gucken. Ist heute ein bisschen schlaffi? Nö, aber gibt ja noch viele andere Sachen, die man tun kann. Ach so, Kaffee trinken. Kaffee trinken, siehst du, meine Tasse ist alle. Wenn du noch was trinken willst, die Flasche steht da drüben. Kannst du mir die mal rübergeben? Ich würde gerne was trinken. Und jetzt nehme ich dir mal das Spielzeug weg, Holger. Mann, lass mich spielen. Sei nicht so nervös. Das ist doch nicht deine erste Sendung. Bin ich nervös, alles ganz cool. Ja. Was machst du am Wochenende? Ich gehe zu den Eisbären. Zu den Eisbären? Am Sonntag. Stimmt, ich habe die Karten gesehen. Ja. Du hast Eisbärenkarten zum Geburtstag bekommen. Du hattest nämlich Geburtstag. Ja. Am 10. Oktober. Nächstes Mal möchte ich Glückwünsche im Blog haben. Könnt Mail schicken. Genau. Podcast@zeltmedia.de. Jetzt spiele ich mit der Flasche rum. Ja, richtig. Genau. Und die Eisbärenkarten, die ich bei Facebook gesehen habe, haben mich ja dazu animiert, deine Geburtstagskarte entsprechend eisbärentechnisch zu gestalten. Ja. Ziemlich cool, ja. Meiner Freundin gefällt es auch, hast du toll gemacht. Habt ihr toll gemacht. Ja, habe ich zusammen mit unserer 4-jährigen Tochter, die das komplett koloriert hat. Ja, also ich habe wirklich nur die schwarzen Striche gemalt und den Rest, na gut, ein bisschen beim Ausmalen habe ich geholfen. Ja, abgeklebt vorher. Ist übrigens nicht die erste Karte, die wir produziert haben zusammen. Das Vater-Tochter-Gespann hat schon davor eine Karte zusammen produziert. Ich habe also nicht den Prototyp gekriegt. Und Julia hat bestimmt ausgedruckt. Genau. Weil ich das wohl wusste. Ja, Heuer, wenn du mal öfter auf unserer Seite unterwegs wärst. Könnte Sherlock Holmes sein. Dann könnte Sherlock Holmes noch Sachen rausfinden. Dann hättest du das nämlich gewusst. Hättest du gesagt, oh, die kommen mir aber bekannt vor, die Karte. Habe ich die nicht schon mal irgendwo gesehen mit dem Papageien? Aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Weil du bist der Einzige, der den Podcast, der den Blog nicht liest. Hollywood. Ich hab's gesehen. So, das Passwort lautet. Hollywood. Ja, ich blick irgendwie auf der Seite, komm durch. Was, du blickst auf welcher Seite? Auf der. Auf dem Backend von WordPress. Ja. Warst du da schon mal drauf? Hollywood. Hast du mir damals eingerichtet? Du hast einen eigenen, Blog? Ich war schon kurz davor, die Seite zu schließen. Wie? Du hast einen eigenen Blog? Nein. Du hast mir da einen Account gemacht. Ach so. Ich habe dir einen, Ja, damit ich immer einen Überblick habe über die Bilder zum Verlinken und so. Ja, na, vielleicht kriegen wir das ja irgendwann mal hin. Guck mal, das ist die zuerst entstandene Karte. Die Originalskizze muss es ja auch noch geben irgendwo. Die verlosen wir jetzt. Und genau. Nee, weiß ich gar nicht, wo die ist, die Originalzeichnung, die wir dazu angefertigt haben. Aber Julia scheint sie gesehen zu haben. Genau, keine Ahnung, ist ja auch egal. Die können wir jetzt hier eh nicht zeigen. Ja, ist blöd. Aber ihr müsst euch vorstellen, ein grüner BMW, gestaltet mit einem riesengroßen Eisbärenaufkleber auf der Motorhaube. Und das Witzige war, auf der Party, oh Gott, Entschuldigung, ich musste eben aufstoßen. Auf der auf der Party einer der Gäste, eine Gästin, hat auf die Karte geguckt und in dem Auto sitzt der du und deine Freundin und sie guckte rauf und sagte, ach, so sieht die Freundin aus. Ja, der Steffi war das. Genau. Ja. Sollte ich den Namen jetzt nicht erwähnen? Nö, aber das bringt keinem was, wenn wir sagen, okay, das war Steffi. Wir hätten uns irgendeinen anderen Namen ausdenken können. Hans Günther. Hans Günther. Was soll ich da ja nicht spielen? Die Hans Günther, lass es einfach liegen. Keep cool, Baby. Ja. Richtig. Genau. Ja. So ist es. Also, ja. Wenn also, falls ihr Geburtstagskarten braucht, das wäre jetzt. Wenn ihr Geburtstagskarten braucht. Das wäre jetzt eine neue Branche. Das, ich muss dann Holger kurz nochmal zudrehen. Ein Ständer. Er so. Schwächelt. Vielleicht ist die Leitung zu schwer, das Kabel. Nee, das ist einfach, das ist so das Los von, muss man im Internet gucken nach Bewertungen von Mikrostativen. Hm? Meist muss man zum Ende des Liedes dann auf die Knie gehen. Weil der Arm sich immer so neigt. Das ist irgendwie sind die Mikros so schwer. Brauchst Carbon. Ne, das ist ja noch ein leichtes Mikrofon. Jetzt stell dir mal vor, ich hätte eins mit einem Großmembranmikrofon drin. Na, dann brauchst du eins, was du hier so hinstellst. So, bloß ein groß. Ja. Ja. Weil da kann nichts schwächeln, glaube ich. Obwohl, das könnte auch. Nee, nee, hier ist alles schick. Hier ist alles schick. Hebel und sowas. Physik. Fünfte Klasse. Genau. Also, wenn ihr Geburtstagskarten benötigt, dann einfach Bescheid sagen, schickt mir eine Mail und ich fertige euch eine Geburtstagskarte an. Die Kontonummer. Dann könnten wir noch Informationen über die Person sammeln. Wie? Für wen ist die? Was für Hobbys? Genau. Also. Genau. Dann verkaufen wir Daten. Nee, das kann man ja auch schön in eine Karte ein. Ach, wisst ihr was? Macht's doch einfach selber. So schwierig kann's doch gar nicht sein. Jeder freut sich über was Selbstgemaltes und, genau. Ich möchte, dass ihr die nächste Geburtstagskarte, die ihr verschenkt, selber gemalt habt. Okay. Egal für wen die ist. Okay. Ja, auch eure Mütter freuen sich. Und jetzt sagt nicht, ich bin aber schon über 30. Das ist wurscht. Mütter freuen sich auch, wenn man über 30 ist, über selbstgemalte Sachen. Was soll die Mutter denn mit einem 50€ Wellnessgutschein? Hat die doch gar nichts von. Die mag lieber eine selbstgemalte Karte von ihrem Kind. Ja. Genau. Ja. Was gibt's sonst noch? Ja, ich überlege schon mal. Wir haben uns so lange nicht gesehen, es gibt gar nicht viel Neues. Irgendwie, ja. Ja. Was macht die Arbeit? Läuft. Läuft. Das ist gut. Ist so. Das ist gut. Ja. Arbeit läuft auch. Alles super, alles schick. Hervorragend. Wenden wir das nachher raus? Nö. Okay. Live und unzensiert. Genau. Und außerdem müssen wir unsere Hörer ja auch mal kurz zur Ruhe kommen lassen, weil wir jetzt so viel Information verarbeiten müssen. Ding, ding, ding, ding. Ja. Sollen wir noch ein paar YouTube-Videos gucken? Hast du denn irgendeinen Tipp? Nee, keine Ahnung. Hast nicht. Nee. Dann gucken wir kein YouTube. Doch, warte mal. Was jetzt total der Trend sein soll, jetzt wollen wir aber ein bisschen aktuell hier werden. Mir wurde neulich ein Musikvideo vorgestellt. Und zwar Gangnam. Na, klingelt es schon? Gangnam. Was, das waren wir, das stand, nee, was waren das? Gangnam Style. Hier ist es von Psy. Das ist doch, du guckst also auch tough. Nee, ich hab's, mir hat's ein Kollege vorgestellt. Haben wir Ton? Dann guckt den Kollege tough. Das ist was Koreanisches? Du musst ja laut machen. Ach so, der Ton ist nicht da. Und der... Witze, Witze, Witze, Witze, Witze, Witze. Miezekatze, Miezekatze. Genau, also hier richtig, Miezekatze, Miezekatze. Da fällt mir übrigens ein, ich mach gleich mal, wenn die anfangen zu singen, gehe ich mal rein. Da fällt mir gerade ein, wenn du bei einem Lied mitsingen willst, ohne dass du den Text kennst, hat Julia mir einen tollen Trick verraten. Da sagt man, Schoko, was sagt? Marmelade, Schokolade, Marmelade, Schokolade. Machst einfach die Lippen, wegst mit. Marmelade, Schokolade, Marmelade, Schokolade, Marmelade, Schokolade. Und Gangnam Style hört sich so an. Ich glaube, da geht's wohl um den Tanzstil. Also müsst ihr selber mal suchen. Wisst ihr was? Da das ja gerade so der Trend ist, vielleicht stelle ich es einfach mal bei Gelegenheit vor. Gangnam schreibt man wie die Gang und dann Nam. Und das hat irgendwie voll den Hype ausgelöst, denn es wurde automatisch auch irgendwie parodiert. Und da gibt es zum Beispiel die Hitler-Variante von Gangnam. Mhm. Und die hört sich so an. Jetzt live im Podcast. Hitler im Gangnam-Style. Wartet. Und Mats ab, bitte. Play. Ich bin's ja, der Play drücken muss. Und zwar ist das aus dem Film Der Untergang. Ja. Aus dem Film Der Untergang, so irgendwie zusammengeschnitten. Ja, genau. Genau. Genau, das ist Gangnam Style. Und dann gibt's das auch noch von den, kennst du die Annoying Oranges? Nee. Annoying Oranges. Das sind, das ist so Küchengemüse mit großer Klappe. Da muss man mal gucken, es gibt, so Orangen mit einem Menschenmund und die machen immer. Orange Nanya Style! Nanya Style! Ja. Das ist immer dieselbe Melodie. Ja, ja, logisch. I am an orange. People say that I'm annoying. Say what you want, cause I'm certainly ja. Und diese Annoying Oranges, die gibt's irgendwie so als YouTube-Serie und die machen sich ja mal blöd an. Die sind ziemlich hart so. Ja, also dieses Gangnam scheint jetzt irgendwie der neueste Trend sein. Wenn ihr davon nicht gehört habt, habt ihr ihn verschlafen, aber ist auch nicht weiter schlimm. Ja. Den gibt's sogar als, warte mal, ein Gitarrencover. Gitarrencover, mal gucken. Genau, Gangnam Style. Das war Musik aus Korea. Unglaublich, was es nicht alles gibt für Quatsch. Ja. Hast du noch was? Kennst du Nitro Circus? Nee. Das ist ziemlich cool, das ist Jackass, sagt ihr das was? Jackass, sagt genau, und dieser was. Johnny Knoxville, der produziert es nämlich. Die machen so viel Quatsch mit Motocross-Rädern und so. Nitro. Ach, Nitro, wie Nitro. Genau. Und dann Circus, wie Circus. Circus. Ich weiß aber nicht, ob man da richtig was findet. Nitro Circus. Da gibt's. Also genau, Jackass, kennt ihr alle das? Hier ist was. Backflip, Jolene van Vogt. Ja, da gibt's, der eine hat einen Backflip gemacht mit einem Monster Truck, also eine Rückwärtsdrehung. Warte mal, dann machen wir mal Monster Truck. Ja, dieses Jackass, das war mir immer eine Nummer zu hart. Genau, und die machen halt viel Quatsch so mit Motocross-Rädern, Autos und sowas. Das halt. Ist doch hier, nein. Genau, und die kommen jetzt Monster nämlich. Backflip. Die kommen jetzt nämlich im November nach Berlin in die O2 World. Aha. Und da überlege ich nämlich mal hinzugehen. Na, hier bei uns im nahegelegenen Einkaufszentrum waren ja auch mal Monster Trucks gewesen, so mit ihrer Show. So hört sich das an. Sieht aus wie ferngesteuertes Auto. Also müsst ihr mal bei YouTube schauen. Monster Truck und dann Nitro Zirkus. Ja. Genau, die haben auch so getunte Rasenmäher und so. Weißt du schon, die auf, wo man aufsitzt und so. Ja. Und machen damit noch viel Quatsch. Und dann gibt's irgendwie noch so einen Stunt, wo so 9 Motorräder überkreuzt, gleichzeitig da irgendwie, oder fast gleichzeitig. Und da willst du hin? Über die Chancen springen, genau. Wann ist das? Am 21.11., glaube ich. Was zahlt man da? Die günstigste Karte ist jetzt der Haken, 54 €. Oh, das ist schon ordentlich, ja. lassen sich gut bezahlen. Na gut, die werden eine Menge Sprit verbrauchen, die Dinger. Und wenn die aus... Also es ist nicht nur Monster Truck, das ist viel Motocross und ja. Ich weiß nicht, was da noch alles ist. Kommen die aus den Staaten? Genau. Dann müsst ihr Zeug ja irgendwie transportieren. Das sind alles auch ziemlich berühmte, also so richtig, richtig Szenetypen so vom Motocross und dann... Ich weiß nicht, ob der auch dabei ist, da gibt es noch so einen Ken Block, der macht auch ich öfter mal sagen, was mit denen. Macht der was mit Motorrädern, Ken Block? Ken Block nicht, nee, aber der fährt ja Rallycar. Ja. Und die haben zum Beispiel auf dem Fall, verlassenen Flugfeld, haben die mal ein Rennen gefahren. Ist ja kaputt gegangen, habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ja, Ken Block, da hatten wir doch mal dieses den Beitrag dazu, fahren wie ein Henker. Genau. Ist die Seite fast gefallen. Nein, der ist kaputt gegangen. Genau, Ken Block ist so die wilde Sau im Straßenverkehr. Na, Rally Sport, ja. Der. Monster Truck, ja, genau, interessante Geschichte, habe ich noch nicht live gesehen. Also genau, beim letzten. Die machen. Also der eine macht dann Rückwärtssalto mit dem Ding. Nein, das stand hier eigentlich Backflip. Also beim letzten Monster Truck Event, wie gesagt, was hier in der Nähe war, da. Habe ich eigentlich gesagt, nö, da geht nicht hin. Ich fand es zu teuer und ich fand es für Kinder ungeeignet, für Vierjährige. Wahnsinn. Also das kann man sich wirklich mal angucken. Schaut mal bei Monster Truck Nitro Backflip. Das war gut. Also es lohnt sich, die letzten 5 Sekunden anzugucken. Also das andere ist auch schon interessant. Also ich glaube, du hast mir jetzt cool. Irgendwie so eine Zusammenfassung gegeben von denen, von der Sendung, so die Best-of und da sieht man am Ende noch so Ausschnitte von der Show und das ist echt der Wahnsinn, was die da machen. Ja, schon cool. Also muss man, ja, ich meine, das ist ein Erlebnis, da muss man wissen, ob man 50 Euro dafür ausgibt. Gibt's noch, wie hieß denn das? Boah, irgendwie, auch irgendwie sowas, so eine ganz bekannte Show mit Motocross-Rädern. Night of the Jumps. Genau. Night of the Jumps. Ich glaube, sowas ähnliches ist. Siehst du, das würde mich, glaube ich, langweilen. Also, das ist schon cool, aber ich glaube, das... Ja, nur so Motorräder. Also, mein Kollege hat sich sagen lassen, da war jemand schon mal so vor 2 Jahren oder so. Das war ziemlich abgefahren. Der Rudi war, glaube ich, da bei Night of the Jumps. Ja, ich rede jetzt von dem Night of the Jumps zum Beispiel. Genau. Das ist ja nicht nur mein... Wie gesagt, Monster Truck ist ja alles so. Querbeet. Genau, und das soll richtig gut gewesen sein. Da ist irgendwie noch Autogrammstunde und bla bla bla. Autogrammstunde, dann fahren dir die Monster Trucks über den Autogrammzettel. Über die Hand. Ja. Auch so ein Wochen. Ja, genau. Dann wasche ich mir nie wieder die große Hand, kriegst du nirgendwo mehr rein zum Waschen dann. Ja. Genau, da gab es noch so ein witziges Video, was durchs Internet gegangen ist. Kennst du Alter Keks? Alter Keks wie Alter Keks? Genau. Nee? Kenn ich nicht. Schau mal. Das ist irgendwie ein türkisches Lied auf Deutsch übersetzt. Ach so. Ja, das hier. Türkisch-Deutsch. Ach, hier, da gibt's halt... Alter Keks. Genau. Muss da ein bisschen vorspulen, das habe ich Intro. Wir werden noch zur YouTube-Show hier. Ja. Ach ja, das ist doch... Kennst du ja. Nee, das kenne ich jetzt nicht. Warte mal. David Jackson. Ein Zoovogel. Gesunder Salz ohne Zucker. Ach, gesunder Streuern. Coole Madame. Ich kann... Oh Gott. Ja, also davon kenne ich andere, so Heavy-Metal-Musik, die dann auf die Art und Weise übersetzt ist. So mit Wurstbrot und ja, kenne ich. Ja. Dumm. Da, grün. What's the moon? Zug. Halt, ihr geht. Das ist ja fast wie jetzt kommt dieses Falschverstehen. Keks. Alter Keks. Ist der Refrain, oder? Ja. Alter Keks. Sind mir Ohrensand. Ja, yeah, Alter, Gülleman. Nee, das ist doch hier wie mit diesem Falschverstehen von Liedern. So genau, Agathe Bauer. Genau. Agathe Bauer. Ja. Da gibt's doch dieses, genau. Kennst du, wenn wir bei Agathe Bauer sind, kennst du die Story, habe ich doch schon mal erzählt, von das Pink Floyd-Lied Another Brick in the Wall, kennst du das? Hast du von gesungen? Genau. Also, das war in dem Video, genau. Und da singen die doch, also da habe ich mal eine Fernsehsendung gesehen, da wurde das, ich glaube Kopfball war das, da haben sie so erzählt, der Produzent, der war halt der war irgendwie ein Kinderschänder gewesen. Mhm. Und dann, das ist wohl rausgekommen und da hat er sich halt aufgehangen auf dem Dachboden. Mhm. Und hat dann in das Lied, in der Produktion, einen Kinderchor reingebaut, der dann singt, hol ihn unter das Dach. Ja, okay. Und ich guck mal, ob man das in dem Video, anhand des Videos, was ich aufgezeichnet habe, ob man das da auch falsch verstehen kann. Aber ich glaube, das ist da schwieriger. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, wo das sein sollte. Dein iPad ist zu langsam. Oder du zu schnell. Ich bin zu schnell, glaube ich. So, dann gucken wir, ob wir das hinkriegen. Auf Update. Echt? Wo? Weiß nicht. Authentifizierung. Ne, das ist doch da immer. Ach so. Wir gehen jetzt in den geheimen Bereich. Ach so. Mal gucken, ob wir das da... Nicht, dass du das verformst. Das Guck mal, es ist schon dünner geworden. Ja. Stört dich Holger, das? Holger ist immer was aufgeregt. Nee. Ich bin nicht aufgeregt. Genau, also, wie gesagt, an der einen Stelle ist es jetzt hier ohne Kinderchor, hat er die Textpassage eingebaut, hol ihn unter das Dach. Ne? Und das war irgendwie als Hinweis, dass er sich dort aufgehangen hat. Ne? So die Story. Warte mal, wir gucken auf die Stelle. Okay, also hör mal. We don't need no education. Ich spule mal ein bisschen vor, warte mal. Krieg ich das hin? Nee. Klaue ich dir die Bandbreite? Nee, ich glaube, das hört man. Das wäre die Stelle gewesen. Moment. Du klaust mir Bandbreite? Keine Ahnung, wo das Lied. Deshalb. Mal gucken. Jetzt hat es kaputt gespielt. Guck mal, da stand Play und es playt gar nicht. So, kaputt. Ach, Mensch. Mal gucken, vielleicht, Warte, gleich kommt die Stelle. Ah, gleich kommt die Stelle. Wir müssen jetzt, ich kann nicht vorspulen. Lass uns doch einfach drüber reden. Warte, jetzt kommt sie. Hol ihn unter das Dach. Nee, das hört man in der Version nicht. Das musste man in der Original mal anhören. Also wenn ihr das Lied das nächste Mal im Radio hört, ja, achtet mal drauf. Da, wo der Kinderchor singt, da singen die Tatsache, Hol ihn unter das Dach. Du hättest doch jetzt bei YouTube nach dem Original gucken können. Also ich mach dich doch jetzt auch. Warum jetzt erst? Ja, weil ich dachte, das ist vielleicht unaufwendiger. Pink Floyd Wall. Oh, da war das Originalvideo. Eigentlich hätte ich auch mal einen Podcast mit Julia machen können. Okay, ich muss ja ein bisschen das laufen lassen. Wir wollen ja hier das Lied nicht vorspielen, wir wollen ja nur die Passage hören. Ach so, richtig, ja. Ne? Aber da kommt ja gleich der Refrain. Ich kenne das Lied recht gut. Und zwar, jetzt, pass auf, 1, 2, 3, 4, 5 und bitte. Hol ihn und das Dach. Hast du gehört, ne? Ja. Warte mal, kommst du mal? Los, Mädels, nochmal. Hol ihn und das Dach. Ja, genau. Also das ist so eine Verhörstelle, ne? Also in Wirklichkeit singen sie natürlich All and All Quatsch, Just. Oder? Das war Quatsch. Ja. Aber das war von der Sendung, war das gut aufgebaut. Da ging es um eine Autosuggestion in der Sendung. Hm. Habe ich doch bestimmt schon 1000 Mal erzählt. Was man das hört, was man hören will. Und genau. Und da geht es darum, dass du jemanden halt so darauf führen kannst, dass er tatsächlich dann das hört, was man... Mhm. Und die Story darum war so glaubwürdig. Sie haben Bilder dazu gezeigt. Mhm. Also die haben einen richtigen Beitrag dazu gemacht. Ja. Haben Fotos gezeigt von den Produzenten gucken, und wie so. Man täuschen kann, ne? Ja. Und du hast das halt so angehört und dann haben sie es vorgespielt und du dachtest, ey, gibt's ja nicht Tatsache in dem Lied? Haben die diese und Passage sogar drin gelassen im Original nachher, ne? Und dann hatte der das aufgelöst, der Moderator, und hat gesagt, nee, ist natürlich nicht so. Das war nur eingeredet. Ja. Ja. Mann. Ja, und genau, ihr müsst jetzt mal drauf achten, ihr werdet immer wieder hören, hol ihn unters Dach. Ja. Es gibt jetzt irgendwie einen Titel, da ist so, die mögen irgendwie Deutschland so sehr, da ist so ein Stück von der deutschen Nationalhymne mit drin, so als Gitarrenriff. Ach so, nee, kenn ich nicht. Ziemlich abgefahren, aber ich weiß jetzt nicht, wie der Titel heißt. Ja, kannst du mal Erfahrung bringen und ja, bekannt geben. Ja, bestimmt noch ein paar Mal. Ja. Ja, irgendwas war noch. Ach so, hier dieser blöden Agathe Bauer Songs. Ich höre mal von diesem, ich weiß jetzt auch nicht, wie der Typ heißt. Es tobt der Hamster an meinem Fenster. Irgendwie verstehe ich da jedes Mal. Das hat nämlich mal jemand angerufen und das gesagt. Und seitdem höre ich das nur noch. Ich weiß nicht mehr, was der wirklich singt. Ja, da gibt's, muss man auch mal im Internet suchen, da gibt's eine ganze Latte. Da haben einige Leute die kompletten Radiosendungen zusammengestellt, wo man sich das nochmal anhören kann, welche Verhörer da so. Richtig. Und der Klassiker ist ja, also deswegen ja auch Agathe Bauer Songs, der Klassiker ist ja, dass wohl im Radio jemand anruft und sagt, er wünscht sich dieses Lied Agathe Bauer. Genau. Und dann sagt, Agathe Bauer? Na hier, Agathe Bauer. Ne, von Snap halt. Agathe Bauer. Ja. Und da hat es wohl irgendwie, da muss einer auf eine Idee gekommen sein und daraus dann ein Verhörkonzept, eine Verhörsendung haben. Spielerchen. Ja. So. Gut. Du war durch, wa? Ich denke, wir sind du musst den mit Dings anderthalb noch Stunden durch. Den Abspann. Ich muss, nee, wir hatten noch gar keinen Abspann. Also, nicht mal mehr einen Abspann? Ich glaube nicht. Warte mal, das ist ja kein Problem. Hat man das sonst immer? Wir hören uns einfach die letzte Sendung nochmal. Also, ich würde sagen, wir verabschieden uns dann auf dieselbe Art und Weise, wie wir das in der letzten Sendung gemacht haben. Da müssen wir jetzt erstmal kurz reinhören. Ich bin auf dem Weg ins Internet. Mann. Geh doch auf Social Media. Sollen wir, ihr könnt natürlich auf selfmedia.de gehen. Du musst wieder andere Wege gehen. Ja, aber was wären, wenn wir einfach nochmal in einen Telefonstreich so nebenbei das reinhören? Wir auch machen. So als Teaser quasi. Also wie gesagt, versprochen ist versprochen. Ihr werdet sie nochmal gesammelt hören. Du hast uns ja nicht versprochen, wann, ne? Genau. Und zwar, ja, ich weiß, welchen Telefonstreich wir jetzt hören. Das habe ich mir gemerkt. Und zwar den Telefonstreich, den der Leo macht mit 3 Jahren. Erinnerst du dich? Nee, aber das hast du irgendwie am Anfang der Sendung schon gesagt, dass du den jetzt nicht findest. Richtig, da jetzt fällt mir gerade ein, der hatte in der zweiten Sendung den ersten Telefonstreich gemacht. Mhm. Hallo, darf ich mal eine Runde deine Eltern haben? Wer ist denn da? Ich. Wer bist du denn? Leo. Ja, also das war einer der Telefonstreiche, die ihr demnächst hören werdet, hintereinander weggeschnitten. Und das war der Leo, aber wir wollten den ja jetzt eigentlich hören zum Abschluss. Ja. Die Verabschiedung. Das Outro. Das Outro. Ich bin ja der Meinung, wir hatten keins, aber mal gucken. Wir hatten noch sonst immer eins. Musik und so. Ja, ist mit eingesprochen. Früher war alles besser. Früher hatten wir auch Hintergrundmusik im Podcast, jetzt auch nicht mehr. Stimmt, dieses Das hast du selbst gemacht. Was? Die Hintergrundmusik? Die Hintergrundmusik von dem ersten Podcast war nicht selbst gemacht. Okay. Die war quasi kostenlos zur Verfügung gestellt. GEMA-frei. GEMA-frei, genau. Aber da dieses Netzwerk irgendwie geschlossen hat. Hm. Wahrscheinlich, wenn sie jetzt GEMA zahlen müssen. So, jetzt gucken wir mal. Kannst du nicht ranzoomen? Doch, hatte ich ja gerade. Ja, jetzt hast du ja auf Sekunde 0 und dann gleich wieder geschlossen. Also, ja, dann wollen wir mal horchen, wie wir uns normalerweise im Podcast verabschieden. Wenn es denn lädt. Aber ich glaube, jetzt wäre die Bandbreite. Ja. Eine Minute lang werden wir uns nicht verabschieden, ne? Und zwar wieder mal wunderschön mit dir, Holger. Ja. Und ja, Holger, es war wunderschön mit dir. Lang war es her und lang ist es gewesen. Wir hören uns demnächst mal wieder. Beim nächsten Podcast. Genau, beim nächsten Podcast, Holger. Also, mach's gut bis zum nächsten Mal. Dann mach's gut bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss, Holger. Ciao. Was? Ist dasselbe wie beim Intro. Musik. Ja. Ja und? Ach, wenn wir jetzt raufquatschen, können wir es beim nächsten Mal nicht verwenden. Egal. Tschüss.